1. Manus word konig im Alter von Zwölf Jahren und regiert von 25 Jahr lang in Jerusalem, sein Mutter heißt Hefziba. 2. Atat, was dmher en Misfiel, in dem die abschulichen Praktiken der Volke nachkommte, die der Herr vor den Israeliten betrieben hat. 3. Abort die Hohenheiligtümer wieder auf, die sein Vater Hiskias erstort hat, errichtet Altair für Baal und fertigt ein Askresolen, anlich Wirehab, der König von Israel, es getten hat, zudem betit a das gesamte hier des Himmels und diente im. 4. Deratig Altair erbote sogar im Tempel des Hern, obwohl der Herr über diesen Tempel gesagt hat, in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. 5. Des Weiteren errichtete in beiden Vorhofen des Tempels des Hern Altair für das gesamte hier des Himmels. 6. Erbfert seinen Sohn im Feuer, praktiziert Zauberei und Wahrsagerei und beschäftigte Totenbeschworer soe Wahrsager, insgesamt tat er vieles, was dmhern Misfiel, seinen Zorn zu erigen. 7. Erstellte die Askerbildsal, die angefertigt hat, in den Tempel, obwohl der Herr zu David und dessen Sohn Salomo gesagt hat, dessen Tempel in Jerusalem, das ichaus allen Stammen Israels erwalt habe, will ich für alzeiten zum Wohnort meines Namens machen. 8. ICH word Israel nicht mehr von dem Land vertrieben, das ICH erin vatten gegeben habe, vorausgesetzt, sie halten sich gewissenhaften als, was ICH ihnen geboten habe, namlich und das gesamte Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen befohlen hat. 9. Doch sie gehorchten nicht, und Manus werfet sie dazu, boses zu tun, schlimmer als die Volke, die der Herr vor den Israeliten vernichtet hat. 10. Daraufhin sprach der Herr durch sein Diener, die Propheten, folgendermaßen, 11. Weil Manus, der König von Judah, dies abschulichen Taten begann gen hat, die schlimmer sind als, was die Amoriter vor im Getten haben, und weil auch Judah im IT seinen Gottsen zur Sünde werfet hat, 12. Die Schalb sprich der Herr, der Gott Israels, folgendermaßen, ich will ein solches Unheil über Jerusalem und Judah bringen, das Jedem, der Devon Hort, die Orangellen werden. 13. J. ICH word über Jerusalem die Messne anliegen y über Samaya und das Senkble y Beimhauser Ahabs, ICH word Jerusalem auswischen, y man ein Schüssel auswischt und sie dann umdreht. 14. ICH word den Rest meines Erbis Verstesen und sie in die Hand ihrer Feinde geben, so dass sie all ihren Feinden zum Roben zur Butte werden. 15. Dies geschieht, weil sie getten haben, was mehr Missfault und missstandig zum Zorn reisten, von dem Tagen, als ihr Vater aus Ägypten zogen, bis Hüt 16. Zudem Virgos Manus Seviel und Schuldiges Blut, bis Jerusalem damit wollig gefult hat, abgesehen von seiner Sünde, das Jude werfet, das zu tun, was dmhern Missfiel. 17. Die übrigen Taten Manuses, als, was er Volbracht, und sein Begangen in Sunden sind im Butch der Jeskic der Koniger von Judah aufgezeichnet. 18. Manus inschlief bei seinen Vatten und word in seinem Grab im Garten Usses beigesetzt, sein Sohn Amon word König und seine Stelle. 19. Amon war 22 Jahr alt, als er König word, und regiert zwei Jahr lang in Jerusalem, sein Mutter heißt Mesalemeth, die Tochter des Harus aus Jotba. 20. Atat, was dmhern Misfiel, genor ys sein Vater Manus getten hat. 21. Jing volstandig den Weg, den sein Vater gegangen war, diente den Gottsen, den in sein Vater gedient hat, und betit sien. 22. A word abtrunnig vom hern, dm Gott seine Vater, und jing nicht auf dm Weg des hern. 23. Die Diener Amons Verschworen sichgegen in Enttoten den König in seinem Palast. 24. Doch die Bevölkerung des Lands Erschlag al, die sichgegen König Amon Verschworen hatten, danach machten sie seinen Sohn Josher und seine Stelle zum König. 25. Die übrigen Taten Amons und als, was er Volbracht, sind im Butch der Jeskic der Koniger von Judah aufgezeichnet. 26. Man begrabin in seinem Grab. Im Garten Usses, neben seinem Vater, sein Sohn Josher word König und seine Stelle.